Lassen Sie ihn gehen. Was können Sie noch machen? Kommen Sie, ich zahle Sie jetzt aus. So. Sie hätten jetzt also 7, ich gebe Ihnen jetzt... Ich war 19, als ich zum ersten Mal diese Treppe heraufkam. Es ist kaum zu fassen. Und sie hat einen Bruder. Der war einer der fähigsten, wunderbarsten jungen Ärzte, den es auf der Welt gab. Und er würde es auch bald sein. Irgendwie. Irgendwann. Und ein liebenswerter Herr saß da, der immer auf die Nachrichten wartete. Und nächste Woche werden Männer kommen, die wir nie gesehen und von denen wir nie gehört haben, und werden alles zusammenhauen und davontragen. Warum ist Endgültiges immer so unwirklich? Wie oft dachte ich mir, wenn er doch nur einmal mit seinem Bruder sprechen könnte. Das hat er sich am meisten gewünscht. Und nun ist er gekommen. Und er ist gegangen. Und ich hoffe trotz allem noch. Ist das nicht schrecklich? Ich hatte immer die verrückte Vorstellung, nur noch einen kleinen Schritt weiter und irgendeine Art Versöhnung wäre möglich und würde jeden von uns aufrichten. Wann werden die Menschen endlich vernünftig werden? Also, Sie haben sie mit 7. Ich gebe Ihnen jetzt 8, 9, 10, 11. Und hier sind 50 extra für die Lampe. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe ja noch sehr viel zu tun. Wann werden Sie es abholen lassen? Mit Gottes Hilfe, falls ich noch am Leben bin. Morgen früh. Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben, Salomon. Ganz meinerseits. Und ich möchte Ihnen danken. Wofür? Wer hätte je gedacht, dass ich so einen Handel noch einmal wird machen. Aber gehen Sie. Ich habe hier noch eine Menge zu tun. Viel Glück damit. Viel Glück? Weiß man erst, ob man's hat, wenn's zu spät ist. Ja, das stimmt. Also dann, leben Sie wohl. Leben Sie wohl. In der Reihe Die ganze Welt ist Bühne brachte das Landesstudio Salzburg das Hörspiel Der Preis. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Arthur Miller in der Übersetzung von Hans Saal. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Viktor Franz, Karl Walter Dies, Esther Franz, Paula Löw, Gregory Solomon, Benno Sterzenbach, Walter Franz, Karl Michael Vogler. Aufnahme und Schnitt Josef Adelberger und Gerda Eisentle. Rundfunkbearbeitung und Regie Klaus Gmeiner.